Szenen aus den Phönizierinnen des Euripides, übertragen von Friedrich von Schiller. Zweiter Akt, erster Auftritt. Polynikes kommt. Hier wär ich, durch die Tore haben mich die Wächter ohne Schwierigkeit gelassen. Dies könnte mir verdächtig sein, nun sie in ihrem Netz mich einmal haben, dürfte wohl ohne Blut kein Rückweg für mich sein. Ob nicht ein Fallstrick irgendwo hier laure, muß ich die Augen aller Orten haben, doch dieses Schwert sei meine Sicherheit. Er fährt zusammen. Horch, wer ist da? Wahrhaftig, ein Geräusch setzt mich in Furcht. Auch dem Beherztesten dünkt alles grauenvoll, wenn er den Fuß in feindes Land gesetzt. Der Mutter trau ich und trau ihr wieder nicht, die nach beschwornem Vertrag hieher zu kommen mich beredet. Doch in der Nähe hier ist Schutz, Altäre der Götter stehen da, und auch nicht ganz verlassen sind die Häuser. Gut, ich will das Schwert der finstern Scheide wiedergeben, und wer die sind, die bei der Königsburg dort stehen, mich erkunden. Er geht auf den Chor zu. Zweiter Auftritt, Polynikes, der Chor. Polynikes. Fremde Frauen, sagt an, aus welcher Heimat kommet ihr hieher zu diesen Wohnungen der Griechen? Chor. Phönizien hat mich gezeugt, mich sandten als ihrer Siege Erstlinge dem Phöbus, die Enkel Agenors, und eben wollte des Ödipus glorreicher Sohn zum hehren Orakel und zum Heiligtum des Gottes mich senden, da umzingelte der Feind die Stadt. Lass du nun auch mich hören, wer du seist und was nach Thebens Feste dich der Siebenfortigen geführt. Polynikes. Mein Vater ist Ödipus des Laios Sohn, Jokaste gebar mich, des Menösseus edle Tochter, und Polynikes nennt mich Thebens Volk. Chor. O teurer Zweig von Agenors Geschlechte, Verwandter meiner Könige, derselben, die mich hieher gesendet, o lass mich nach meines Landes Weise knien dich begrüßen, Fürst, so bist du endlich wiedergekommen, nach so langer Trennung, wiedergekommen in dein heimisch Land, ruft hinein. Hervor, hervor, Gebieterin, tu auf die Tore, hörst du ihn nicht, den du gebarst? Was säumst du, die hochgewölbten Zimmer zu durcheilen und in des Sohnes Arme dich zu werfen? Dritter Auftritt. Jokaste zu den vorigen. Jokaste. Jungfrauen, eurer Stimme, türischen Laut, hab ich im Innern des Palasts vernommen und wanke nun mit alter, schwerem Tritt zu euch heraus. Sie erblickt den Polynikes. Mein Sohn, mein Sohn, so seh ich endlich nach so vielen tausend Tagen dein liebes Auge wieder. O, umschlinge mit deinem Arm die mütterliche Brust, lass die geliebten Wangen mich berühren, lass mit der Mutter Silberhaar vermengt die braunen Locken diesen Hals beschatten. O Freude, Freude, nimmer glaubt ich, nimmer hofft ich, in diese Arme dich zu schließen. Was soll ich alles dir doch sagen, wie das mannigfaltige Entzücken mit Gebärden, Worten, Händen von mir geben. Jetzt da, jetzt dort die irren blicke weidend die lust vergangner jahre wieder kosten o lieber sohn wie öde ließest du das väterliche haus zurück als dich des bruders trotz ins elend ausgestoßen wie haben deine freunde sich nach dir gesehnt wie hat ganz theben sich nach dir gesehnt mein sohn von diesem tag an schnitt ich jammernde die locken mir vom haupte seit diesem tage schmückt kein weißes kleid die glieder mehr nur dieses nächtliche gewand das du hier siehst hat mich bekleidet mit tränenvoller sehnsucht schmachtete indes des süßen augenlichts beraubt der greis hier in der burg nach seinen söhnen die wilder haß von seinem hause riß schon zückt er gegen sich das schwert den tod mit eignen händen sich bereitend knüpfte sich zu erwürgen schon an hohem pfosten die seile gegen dich und deinen bruder in heulende verwünschungen ergossen so halten wir den ewig jammernden im dunkel hier verborgen du mein sohn hast unterdes im ausland wie sie sagen des Hochzeitbettes Freuden dir bereitet hast, o welch harter Schlag für deine Mutter und welche Schmach für Laius, deinen Ahnherrn, hast Fremde zu den deinigen gemacht und fremden Fluch an unser Haus gekettet. Ich hatte dir die Hochzeitfackel ja nicht angezündet, wie es sittlich ist und recht und wie's beglückten Müttern ziemt, und der Ismen gab dir die Welle nicht zum hochzeitlichen Bad, kein Freudenton begrüßte deine Braut in Thebens Toren. Verwünscht seien alle Plagen, die das Haus des Ödipus, sei's durch der Söhne Schwert und Zwietracht, sei's um seiner Sünde willen, sei's durch des Schicksals blinden Schluss bestürmen. Auf meinem Haupte schlagen sie zusammen. Chor. Hart sind die Wehen der Gebärerin, drum lieben alle Mütter so die Kinder. Polynikes. Hier bin ich mitten unter Feinden, Mutter. Hab ich mir gut geraten oder schlimm? Ich weiß es nicht. Doch hier ist keine Wahl. Zum Vaterland fühlt jeder sich gezogen. Wer anders redet, Mutter, spielt mit Worten, und nach der Heimat stehen die Gedanken. Doch von geheimer Furcht gewarnt, daß nicht der Bruder hinterlistig mich erwürge, hab ich die Straßen mit entblößtem Schwert und scharf herumgeworfnem Blick durchzogen. Eins ist mein Trost, der Friedenseid und dein gegebnes Wort. Voll Zuversicht auf dies vertraut ich mich den vaterländschen Mauern. Nicht ohne Weinen, Mutter, kam ich her, als ich die alte Königsburg und die Altäre meiner Götter und die Schule, wo meine Jugend sich im Waffenspiel geübt und Dirsens wohlbekannte Wasser nach langer, langer Trennung wieder sah. Ganz wider Billigkeit und Recht ward ich aus diesen Gegenden verbannt, gezwungen, mein Leben in der Fremde zu verweinen. Nun seh ich auch noch dich, geliebte Mutter, auch dich voll Kummers, mit beschornem Haupte, in diesem Traurgewand. Ach, wie elend bin ich, wie unglückbringend, liebe Mutter, ist Feindschaft zwischen Brüdern, und wie schwer hält die Versöhnung. aber wie ergeht's dem alten blinden vater hier im hause, wie meinen beiden schwestern? Weinen sie um ihren bruder, der im elend irrt? Jokaste. Ach, irgend ein Unsterblicher ist gegen das Haus des Ödipus entbrannt. Erst ward ich Mutter, die nicht Mutter werden sollte, drauf ehlichte zur unglückselgen Stunde mich Ödipus, dein Vater, dann wardst du. Doch wozu dieses? Tragen muß der Mensch, was ihm die Götter senden. Sieh, ich möchte gern ein'ge Fragen an dich tun, wenn ich nicht fürchtete, dir Schmerzen zu erregen. Polynikes. Tu's immer, halte nichts vor mir zurück. Was du willst, macht mir allemal Vergnügen. Jokaste. Was ich zuerst also gern wissen möchte, sag, ist's denn wirklich ein so großes Übel, des Vaterlands beraubet sein? Polynikes. Das größte und größer wahrlich, als es Worte malen. Jokaste. Was ist so hartes denn an der Verweisung? Polynikes. Das schrecklichste ist das, der Flüchtling darf nicht offen reden, wie er gerne möchte. Jokaste. Was du mir sagst, ist eines Sklaven los, nicht reden dürfen, wie man's meint. Polynikes. Er muß den Aberwitz der Mächtigen ertragen. Jokaste. Ein Tor sein müssen mit den Törichten, auch das fällt hart. Polynikes. Und dennoch muß er ihnen, so sehr sein Innres sich dagegen sträubt, um seines Vorteils willen sklavisch dienen. Jokaste. Doch Hoffnung, sagt man, stärke den Verbannten. Polynikes. Sie lacht ihm freundlich, doch von weitem nur. Jokaste. Und lehrt die Zeit nicht, daß sie eitel war? Polynikes. Ach, eine holde Venus spielt um sie. Jokaste. Doch wovon lebtest du, eh deine Heirat dir Unterhalt verschaffte? Polynikes. Manchmal hatt ich auf einen Tag zu leben, manchmal nicht. Jokaste. Nahm denn kein alter Gastfreund deines Vaters, kein anderer Freund sich deiner an? Polynikes. Sei glücklich, mit Freunden ist's vorbei in schlimmen Tagen. Jokaste. Auch deine Herkunft half dir nicht empor? Polynikes. Ach Mutter, Mangel ist ein hartes Los, mein Adel machte mich nicht satt. Jokaste. Die Heimat ist also wohl das teuerste, was Menschen besitzen. Polynikes. Oh, und teurer als die Zunge aussprechen kann. Jokaste. Wie kamst du denn nach Argos? Was für ein Vorsatz führte dich dahin? Polynikes. Adrasten ward von Phöbus das Orakel, ein Eber und ein Löwe würden seine Eidame werden. Jokaste. Sonderbar, was heißt das? Wie konntest du mit einem dieser Namen bezeichnet sein? Polynikes. Das weiß ich selbst nicht, Mutter, das Schicksal hatte mir dies Glück beschieden. Jokaste. Voll Weisheit sind des Schicksals Fügungen, wie aber brachtest du's bis zur Vermählung? Polynikes. Nacht war's, ich kam zur Halle des Adrast. Jokaste. Flüchtlingen gleich ein Obdach da zu finden? Polynikes. Das war mein Vorsatz, bald nach mir kam noch ein anderer Flüchtling. Jokaste. Wer war dieser andere, auch ein Unglücklicher wie du? Polynikes. Er nannte sich Tydeus, Öneus Sohn. Jokaste: Wie aber konnte Adrast mit wilden Thieren euch vergleichen? Polynikes: Weil wir um das Lager handgemein geworden. Jokaste: Und darin fand der Sohn des Talaus den Aufschluss des Orakels? Polynikes: Einem jeden gab er der Töchter eine zur Gemahlin. Jokaste: Und diese Ehe schlug sie glücklich aus? Polynikes: Bis diesen Tag hab ich sie nicht bereuet. Jokaste: Wodurch bewogst du aber die Argiver, mit dir zu ziehen gegen Thebens Tore? Polynikes: Adrast gelobt es mir und diesem Tydeus, der jetzt mein Bruder ist, jedweden Eidam zurückzuführen in sein heimisch Reich und mich zuerst. Es sind der argischen und griechen Fürsten viel im Heer, mir diesen notwendigen, doch traugen Dienst zu leisten, denn wieder meine Heimat führ ich sie herauf. Doch die Unsterblichen sind Zeugen, wie ungern ich die Waffen gegen meine Geliebtesten ergriff. Dir, Mutter, nun kommt's zu, den tränenvollen Zwist zu heben, zwei gleich geliebte Brüder zu versöhnen und dir und mir und unserm Vaterland viel Drangsal, viele Leiden zu ersparen. Es ist ein altes Wort, doch bring ich's wieder. Die Ehre wohnt beim Reichtum. Reichtum übt die größte Herrschaft über Menschenseelen. Ihn zu erlangen, komm ich an der Spitze so vieler Tausende. Der Arme, sei er noch so groß geboren, gilt für nichts. Chor. Sieh, eben naht sich Eteokles selbst zur Friedenshandlung. Königin, nun ist's an dir, der Überredung kräftiges Wort zu führen, dass deine Kinder zur Versöhnung neige. Vierter Auftritt. Eteokles zu den Vorigen. Eteokles: Da bin ich, Mutter, dir zu lieb erschein ich. Was soll ich hier? Lass hören. Eben hab ich mein Volk und meine Wagen vor den Mauern in Schlachtordnung gestellt. Noch hielt ich sie zurück, das Wort des Friedens erst zu hören, um dessentwillen dem vergönnet ward, mit sicherem Geleit hier zu erscheinen. Jokaste: Gelassner, Übereilung tut nicht gut, Bedachtsamkeit macht alle Dinge besser. Nicht diesen finstern Blick, nicht dieses Schnauben verhaltener Wut. Es ist kein abgerissenes Medusenhaupt, was du betrachten sollst. Dein Bruder ist's, der zu dir kam. Auch du, gönn ihm dein Angesicht, mein Polynikes, weit besser spricht sich's, weit eindringender, wenn deine Blicke seinem Blick begegnen, weit besser wirst du ihn verstehen. Hört, Kinder, ich will euch eine kluge Lehre geben. Wenn Freunde, die einander zürnen, sich von Angesicht zu Angesicht nun wieder zusammenfinden, seht, so müssen sie uneingedenk jedweder vorigen Beleidigung sich einzig dessen nur, weswegen sie beisammen sind, erinnern. Zu Polynikes: Du hast das erste Wort, mein Sohn, weil dir Gewalt geschehen, wie du sagst, bist du mit dem Argiverheer heraufgezogen, und möchte einer der Unsterblichen nun Schiedsmann sein und eure Zwietracht tilgen. Polynikes: wahrheit liebt einfalt, die gerechte sache hat künstlich schlauer wendung nicht vonnöten, sie selbst ist ihre schutzwehr, nur die schlimme siech in sich selbst braucht die arznei des witzes, weil ich es gut mit ihm und mir und mit dem vaterland gemeint, verbannt ich mich, den flüchen zu entgehen, die der greis auf uns gewälzt, freiwillig aus dem reiche, ließ ihm den thron, den er nach jahresfrist abwechselnd mich besteigen lassen sollte, noch damals weit entfernt mit blut und mord zurückzukehren, böses zuzufügen und böses zu empfangen. Ihm gefiel die auskunft, er beschwor sie bei den göttern, nun hält er nichts von allem, was er schwor, und fähret fort, den thron und meinen teil am väterlichen reich sich zuzueignen. Doch selbst noch jetzt bin ich bereit, gibt man, was mein ist, mir zurück, der Griechen Heer aus diesem Land in Frieden wegzuführen, mein Ja, wie es mir zukommt, zu regieren und ihm ein gleiches wieder zu gestatten. So bleibt mein Vaterland von Drangsal frei, und keine Leiter naht sich diesen Türmen. Verschmäht man das? Nun, so entscheide denn das Schwert, doch meine Zeugen sind die Götter, wie billig ich es meinte und wie höchst unbillig man der Heimat mich beraubet. Das ist es, Mutter, Wort für Wort, was ich zu sagen habe, kurz und ungeschraubt, doch klar und überzeugend, wie mir deucht, dem schwachen Kopf wie dem verständigsten. Chor. Ich finde diese Rede voll Verstand, wiewohl mich Griechenland nicht auferzogen. Eteokles. Ja, wenn, was einem schön und löblich dünkt, auch jedem andern schön und löblich dünkte, kein Streit noch Zwist entzweite dann die Welt. So aber sind's die Namen nur, worüber man sich versteht, in Sachen denkt man anders. Sieh, Mutter, zu den Sternen dort, ich sag es ohne Scheu, dort, wo der Tag anbricht, stieg ich hinauf, vermöchten's Menschenkräfte, und in der Erde Tiefen taucht ich unter, die höchste der Göttinnen die Gewalt, mir zu erringen. Mutter, und dies Gut sollt ich in andern Händen lieber sehen als in den meinigen? Der ist kein Mann, der, wo das Größere zu gewinnen ist, am Kleinern sich genügen lässt. Und wie erniedrigend für mich, wenn dieser da mit Feuer und Schwert, was er nur will, von mir ertrotzen könnte. Wie beschimpfend selbst für Theben, wenn die Speere der Argiver das Zepter mir abängstigten. Nein, Mutter, nein! Nicht die Waffen in der Hand hätt er von Frieden sprechen sollen. Was ein Schwert ausrichten mag, tut auch ein Wort der Güte. Will er im Lande sonst sich niederlassen, recht gern. Doch König wird er nicht, solange ich es zu hindern habe, nicht. Ihm dienen, da ich sein Herr sein kann, nur zu. Er rücke mit Schwert und Feuer auf mich an, er decke mit Rossen und mit Wagen das Gefilde. Mein König wird er niemals, nie und nimmer. Muß Unrecht sein, so sei's um eine Krone, in allem andern sei man tugendhaft. Chor. zu schlimmer tat schön reden ist nicht gut, das heißt Gerechtigkeit und Tugend höhnen. Jokaste. Mein Sohn, mein Eteokles, alles ist nicht schlimm am Alter, die Erfahrung krönt's mit mancher Weisheit, die der Jugend mangelt. Warum von der Göttinnen schlimmster dich von der Ehrbegier beherrschen lassen? O meide die Abscheuliche! In manch glückselig Haus, in manch glückselig Land schlich sie sich ein, doch wo man sie empfing, zog sie nie anders aus als mit Verderben. Sie, und nach dieser rasest du, wie viel vortrefflicher ist Gleichheit. Gleichheit knüpft den Bundsverwandten mit dem Bundsverwandten, den Freund zusammen mit dem Freund und Länder mit Ländern. Gleichheit ist das heilige Gesetz der Menschheit. Dem Vermögenderen lebt ein ew'ger Gegner in dem Ärmern, stets bereit, ihn zu bekriegen. Gleichheit gab den Menschen Maß, Gewicht und Zahl. Das Licht der Sonne und die strahlenlose Nacht lässt sie in gleichem Zirkelgange wechseln und keines neidisch auf des andern Sieg wetteifern beide nur, der Welt zu dienen. Und dich befriedigt nicht der gleiche Teil am Throne? Du mißgönnst ihm auch den seinen? Ist das gerecht, mein Sohn? Was ist so Großes denn an der Macht der glücklichen Gewalttat, dass du so übermäßig sie vergötterst, der Menschen Augen auf sich ziehn? Ist das das Herrliche? Das ist ja nichts. Bei vielen Besitzungen viel Mühe und Angst empfinden? Denn was ist Überfluss? Sprich selbst, ein Name, just haben, was er braucht, genügt dem Weisen, und Schätze sind kein Eigentum des Menschen, der Mensch verwaltet nur, was ihm die Götter verliehen und, wenn sie wollen, wieder nehmen. Ein Tag macht den Begüterten zum Bettler. Nun lass ich unter zweien dir die Wahl. Was willst du lieber, deine Vaterstadt erhalten oder herrschen? Du willst herrschen, wie aber, wenn der Sieger wird und seiner Argiverscharen deine Heere schlagen, willst du dann Zeuge sein, wie Kadmos Stadt zugrunde stürzet, seine Jungfrauen, ein Raub des Siegers, in die Knechtschaft wandern? Ehrgeiziger, das leg ich dir ans Herz, so teuer muß Theben deinen Golddurst zahlen. Sich zu Polynikes wendend, und dir, mein Polynikes, hat Adrast unklug gedient, und unklug bist du selbst, dass du der Heimat nahst mit Kriegesnot, gesetzt, wovor die Götter uns bewahren, du unterwarfest dir die Stadt, was für Trophäen willst du deinem Sieg errichten, mit welchen Opfern den Unsterblichen für deines Vaterlandes Umsturz danken, mit welcher Aufschrift die gemachte Beute am Inachus aufstellen, diese Schilde weit nach Einäscherung der Vaterstadt den Göttern Polynikes? Das verhüte der Himmel, mein geliebter Sohn, dass je ein solcher Ruhm dich bei den Griechen preise. Wirst du besiegt und kröne den das glück sag an mit welcher stirne willst du dich nach so viel tausend hier gelaßnen todten in argos sehen lassen wo man deinem adrast entgegenschreien wird verfluchtes ehbündnis das du stiftetest um einer vermählten willen muß dein volk verderben so rennst du in die doppelte gefahr den preis sowohl um den du kämpfen willst als der argiver beistand zu verlieren o zähmet kinder dies unbänd'ge feuer kann wohl was ungereimter sein als zwei Unsinnige, die um dasselbe buhlen. Chor. O wendet Götter dieses Unheil ab und stiftet Frieden unter Ödips Kindern. Eteokles aufbrechend. Mit Worten wird hier nichts entschieden, Mutter. Die Zeit geht ungenützt vorbei, und dein Bemühen, siehst du, ist umsonst. Ich, Herr von diesem Land, sonst kein Gedank an Frieden, verschone mich mit längerer Ermahnung. Zu Polynikes, du räume Theben oder stirb. Polynikes, durch wen? Wer ist der Unverletzliche, der mich mit mörderischem Stahl anfallen darf und nicht von meinen Händen Gleiches fürchtet? Eteokles, er steht vor deinen Augen. Siehst du hier? Er streckt seinen Arm aus. Polynikes, ich sehe. Doch der Überfluss ist feig und eine böse Sache liebt das Leben. Eteokles, drum rücktest du mit so viel Tausenden herauf, um eine Memme zu bekriegen? Polynikes, weil kluge Vorsicht mehr als toller Mut dem Feldherrn ziemt. Eteokles, wie frech, wie übermütig, dank's dem Vertrag, der dir das Leben fristet. Polynikes, noch einmal fordere ich mein ererbtes Reich und meinen Thron von dir zurück. Eteokles, es ist hier nichts zurückzufordern. Ich bewohne mein Haus und fahre fort, es zu bewohnen. Polynikes, wie? Mehr als deines Anteils ist? Eteokles, so sagt ich, und nun brich auf. Polynikes, o ihr Altäre meiner Heimat! Eteokles, die du zu schleifen kamst! Polynikes, o höret mich! Eteokles, dich hören, der sein Vaterland bekrieget! Polynikes, ihr Tempel meiner Götter. Eteokles, deine Götter verwerfen dich. Polynikes, man treibt mich aus der Heimat. Eteokles, weil du gekommen bist, sie zu verheeren. Polynikes, höchst ungerecht verstößt man mich, ihr Götter. Eteokles, hier nicht, in deinem Argos ruf sie an. Polynikes, ruchloser Lästrer. Eteokles, doch kein Feind wie du des Vaterlands. Polynikes, gewaltsam treibst du mich hinaus, gewaltsam raubst du mir mein Erbe. Eteokles, und auch das Leben hoff ich dir zu rauben. Polynikes, o hörst du, was ich leiden muß, mein Vater? Eteokles, er hört auch, wie du handelst. Polynikes, und du, Mutter? Eteokles, du hast's verscherzt, der Mutter Heilighaupt zu nennen. Polynikes, Vaterstaat. Eteokles, geh in dein Argos und bete zu der Lerna Strom. Polynikes: Ich gehe, sei unbesorgt, dir tausend Dank, geliebte Mutter. Eteokles: Geh von hinnen, sag ich. Polynikes: Ich gehe, meinen Vater nur vergönne mir noch zu sehen. Eteokles: Nichts. Polynikes: Die Schwestern doch, die zarten Schwestern. Eteokles: Nie und nimmermehr. Polynikes: O meine Schwestern. Eteokles: Du erfrechest dich, ihr ärgster Feind, beim Namen sie zu rufen? Polynikes: Leb froh und glücklich, Mutter. Jokaste: Froh, mein Sohn? Sind's etwa frohe Dinge, die ich leide? Polynikes: Dein Sohn? Ich bin es nicht mehr. Jokaste: O ihr Götter, zu schwerem Drangsal spartet ihr mich auf. Polynikes: Du hast gehört, wie grausam er mich kränkte. Eteokles: Du hörst und siehst, wie reichlich er's vergalt. Polynikes: Wo wird dein Posten sein vor diesen Türmen? Eteokles: Was fragst du dieses? Polynikes: Weil ich im Gefechte dir gegenüberstehen will. Eteokles: Den Wunsch nahmst du aus meiner Seele. Jokaste: O ich Arme, o meine Kinder, was beginnet ihr? Eteokles: Die Tat wird's lehren. Jokaste: Wehe, fürchtet ihr des Vaterfluches Furien nicht mehr? Polynikes: Sei's drum, des Laios ganzes Haus verderbe.